In diesen Tagen feiern wir den 100. Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Böll. Wir erinnern uns an einen großen Erzähler und engagierten Zeitgenossen, der immer wieder öffentlich Stellung nahm zu politischen Fragen des Tages. Heinrich Böll war im wahrsten Sinne ein Schriftsteller seiner Zeit. Ihre Herausforderungen hat er literarisch und politisch angenommen. Mit den Krisen und moralischen Katastrophen einer Nachkriegsgesellschaft hat er sich leidenschaftlich auseinandergesetzt. Auch im Hörspiel hat Heinrich Böll deutliche Zeichen zu setzen gewusst. Sein erstes Stück für den Rundfunk entstand 1952 und wurde 1953 produziert. Eine von 120 ist der Titel. Gemeint ist eine von den täglich 120 Nachrichtenminuten. Die Produktion von 1953 ging verloren. 1994 hat der Regisseur Hermann Naber Bölls Hörspieldebüt noch einmal inszeniert. Eine von 120. Hörspiel von Heinrich Böll. Regie Hermann Naber. 120 Minuten im Programm Ihres Senders. Fast jede neunte Minute hören Sie Nachrichten. Sie lauschen der Stimme jenes Mannes, der sachlich, so wie man es bei ihm voraussetzt, von den Dingen berichtet, die in der Welt geschehen sind. Alles Wichtige, fürchten Sie nichts, es wird Ihnen mitgeteilt. Insgesamt 9 britische Soldaten sind in den letzten 24 Stunden... Auf einer Tagung führender Wirtschaftler der Bundesrepublik in Bad Gesucht Boll... Wird Erwin Richard Baldoneit, geboren 10.04.41 Haben Sie gehört? In Lück, britische Soldaten, Tagung, gesucht wird. Das war nur der Bruchteil einer Minute. Aber so spricht es täglich 120 Minuten in Ihr Zimmer, Ihr Büro, wo immer Sie die Stimme hören mögen, die Ihnen das Neueste berichtet. Auf 30 Milliarden Mark schätzt die offizielle Nachrichtenagentur der Luftdruck heute um 18 Uhr in Stuttgart. 30 Milliarden, Sowjetzone, Luftdruck. Von Morden in Kairo, von Streiks in Belgien, von Farouk, Fotografie und Frankreich, von Adenauer und Atombomben, von Komsomolzen und Korea. Zwischen 5.30 Uhr und 0 Uhr hören Sie in gewissen Abständen, was es Neues gibt, gab, geben wird. Und schließlich lesen Sie ja auch Zeitungen, eine halbe, eine ganze, vielleicht mehr als eine Stunde, und Sie sagen zu Ihrer Frau, die keine Zeit zum Lesen hat, weil sie bügeln, abwaschen muss. Doll. Wirklich doll, was so an einem Tag in der Welt passiert. Die Sekretärin des Funkhauses tippen die Texte für die Sprecher. Agenturen und Korrespondenten sind auf der Lauer. Der Sprecher spricht immer pünktlich, immer mit jener unbeteiligten, fast geschlechtslosen Stimme, die man von ihm erwartet. Und jeden Tag wandert ein Manuskriptbündel von 80 bis 90 Schreibmaschinenseiten in die Leitsordner jener Abteilung des Funkhauses, die verantwortlich ist dafür, dass Sie das Neueste und Wichtigste erfahren. Sie brauchen nicht zu fürchten, dass Ihnen etwas verloren geht, dass Sie etwas zu spät erfahren. Der Apparat, der Ihnen zu Diensten steht, arbeitet mit Präzision. Der Kontrollen, die eingeschaltet sind, gibt es eine Menge. Und die Schnelligkeit lässt, wie man so sagt, nichts zu wünschen übrig. Fernschreiber, Fernsprecher, Telegrafie, Funk, alles steht zur Verfügung. Und würde etwas sehr plötzlich geschehen, Sie erfahren es. Eine wichtige Nachricht geht innerhalb einer Viertelstunde um die Welt. Eine Nachricht, die eine halbe Stunde braucht, ist eine sehr langsame Nachricht. Aber selbst diese langsame Nachricht, zum nächsten Nachrichtendienst wird sie bereit sein. 120 Minuten und die Zeitung. Wissen Sie, wie lang eine einzige Minute ist? Insgesamt 9 britische Soldaten sind in den letzten 24 Stunden bei den Manövern in der Bundesrepublik ums Leben gekommen. Ein britischer Offizier und 2 Soldaten werden vermisst. Wahrscheinlich sind sie bei einer Überquerung des Rheins bei Wesel ertrunken. Auf einer Tagung führender Wirtschaftler der Bundesrepublik in Bad Boll warnte der württembergische Landesbischof Martin Haug am Wochenende die Wirtschaftler vor einem zu großen Arbeitstempo. Der Landesbischof unterstrich erneut das Recht jedes Menschen auf Ruhe und Erholung. Gesucht wird Erwin Richard Baldoneit, geboren 10.04.41 in Lück, Ostpreußen, von seiner Mutter Jadwiga Baldoneit, geborene Schwarze, geboren 18.12.17 in Straudaunen, Ostpreußen. In Tunesien ist es am Wochenende wieder zu einer Reihe schwerer Zusammenstöße gekommen. Ein 18-jähriger Jude wurde getötet und 11 Personen verletzt. In einem australischen Einwanderungslager brach ein Brand aus. 4 Kinder kamen ums Leben. Ein junger Pole, der mutig in die Baracken sprang, rettete 5 Kindern das Leben. Nun, das war eine Minute. Und haben Sie gehört, was der Sprecher sagte? 18 Zeilen nur von dem Nachrichtentext eines einzigen Tages, der fast 90 Schreibmaschinenseiten bedeckt. Britische Soldaten, führende Wirtschaftler der Bundesrepublik, ein Kind aus Ostpreußen, ein australisches Einwandererlager und ein Jude. Ein 18-jähriger Jude wurde getötet in Tunesien. Geh nicht raus, Alfred. Geh nicht raus. Sie wollen Blut sehen. Blut wird fließen. Geh nicht raus, du bist mein Einziger. Alfred. Mutter, warum heiß ich Alfred? Alle anderen heißen Isaak, heißen Jakob. Keiner heißt Alfred. Ich trage den Bonus, Mutter. Handle mit Wolle, wie du. Warum heiß ich Alfred? Lächerlich kommt mir mein Name vor. Ich muss gehen, Mutter. Bleib hier, Junge. Sie werden dich töten. Dich, den ich vor dem Tode rettete. 5 Jahre warst du alt, als ich mit dir über die belgische Grenze fuhr. Du sprachst eine Sprache, die du inzwischen vergessen hast. Deutsch. Nur der Name ist dir geblieben. Auch die Zollbeamten sprachen Deutsch. Sie untersuchten uns gründlich. Die Kleider, die Koffer, den Leib. Aber sie fanden nichts. Und wir fuhren nach Belgien, fuhren über den Kanal. Am 28. August 1939. 5 Jahre warst du alt, Alfred. So nenne ich dich. Obwohl du anders heißt. Ben Barion. Ich kaufte die Papiere der Barions in einem Trödlerladen in Londons East End. Papiere, die Leben bedeuteten. Sichere Flucht. Eine neue Heimat. Wir tragen den Bonus. Handeln mit Wolle. Haben den Vater nie mehr gesehen. Denn der Krieg brach aus und die Grenze öffnete sich nicht mehr. Wo willst du hin, Junge? Bleibe bei mir. Ich bleib bei dir, Mutter. Hab keine Angst. Aber erzähl mir noch mehr. Alfred Ben Barion, geh nicht auf die Straße, wenn es schießt. Wenn sie schreien. Ich kannte einen Mann, der auf die Straße ging, als sie draußen schrien. Er hieß Marx. Paul Marx. Ein merkwürdiger Name, nicht wahr? Aber er hieß so, war ein Jude und ging auf die Straße, als sie draußen schrien. Wir haben ihn nie mehr gesehen. Nie mehr haben seine Frau, seine Kinder von ihm gehört. Juden dürfen nicht auf die Straßen gehen, wenn draußen geschrien wird. Damals wurden die Synagogen in Brand gesteckt, die Schaufenster zerschlagen. Geschrei war zu hören, wilder Gesang und manchmal ein Schuss. So wie hier. Und Paul Marx ging auf die Straße. Er wurde nie mehr gesehen. Geh vom Fenster weg, Alfred. Geh weg da. Sie stehen vor Ben Hubakans Hausmutter. Ben Hubakan ist ein Jude, Junge. Er handelt mit Geld, wie wir mit Wolle handeln. Aber er hieß nicht immer Ben Hubakan. Damals hieß er Jakob Helan, wohnte in Czernowitz. Er floh. Floh in einem schmutzigen Kahn übers Schwarze Meer und zahlte 3000 Rubel für die Flucht, die seine Rettung vor dem Tode war. Kommen Sie näher, mein Sohn? Sie kommen näher, Mutter. Gehen bei Hussein und Hatschi vorbei, vorbei auch bei Ibn Khafadscha. Nun bleiben Sie bei Bufaina stehen. Hussein, Hatschi und Ibn Khafadscha sind keine Juden, mein Sohn. Aber Bufaina ist ein Jude. Es ist so still geworden. Was tun Sie? Sie haben Hubakan in Ihrer Mitte, Mutter. Nun haben Sie auch Bufaina aus dem Hause geholt. Sie gehen weiter, Mutter. Bei Suhait werden Sie vorbeigehen, Sohn. Auch bei Ramadi. Aber wir sind Juden, wir Barions, Sie wissen es. Und ich weiß, dass du sterben musst. Ich wusste es schon damals, als ich dich gebar, im Jahre 1934. Dort oben, wo du Alfred hießest und ich Susanne. Susanne Kirsch. als ich durchs Fenster des Krankenhauses auf der anderen Straßenseite die Hakenkreuzfahne wehen sah. Ich wusste es. Sind Sie da? Sie sind da, Mutter. Sie sind an allen Häusern vorbeigegangen, wo kein Jude wohnt. Und wer? Ein Jude wurde getötet in Tunesien. Einer. 2,5 Zeilen von vielen 100 bringen uns diese winzige Meldung über den Tod eines 18-jährigen Juden, der uns erinnert an die 6.093.000 Juden, die zwischen 1933 und 1945 ermordet wurden. Vergessen wir es nicht und merken uns die Zahl genau. 6.093.000. Und nun einer. Ein einziger, der getötet wurde, weil er ein Jude war. Wie aber hieß das ostpreußische Kind, das von seiner Mutter gesucht wurde? Erwin Richard. Nein, Sie haben den Namen nicht notiert. Sie kennen keine Kinder aus Ostpreußen. Seit 8 Jahren sucht ihn die Mutter. Den Jungen, der damals 3 war und jetzt 11 sein muss. Aber jeden Vormittag eine Viertelstunde lang spricht die Stimme in ihrem Sender wie in jedem anderen. Diese unbeteiligt klingende Stimme spricht von den Kindern, die noch gesucht werden, von den Müttern, den Vätern. Diese Stimme spricht von etwas. Von etwas, wovon sie nicht gern hören. Vom Krieg. Hinter diesen trockenen Worten der Suchmeldung, diesen sehr kurzen Kommentaren über das Schicksal des Gesuchten, verbirgt er sich. Gesucht wird der Krieg. Erwin Richard Baldoneit, geboren 10.04.41 in Lück, Ostpreußen, von seiner Mutter Jadwiga Baldoneit, geborene Schwarze, geboren 18.12.17 in Straudaunen, Ostpreußen. Aber das waren nur knapp 20 Sekunden von der einzigen Minute Nachrichten, die wir herausgegriffen haben, um Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Teil des Programms zu lenken, Ihre, verzeihen Sie, Nachdenklichkeit anzuregen. Und wir sind gewiss, dass es Ihrer Nachdenklichkeit wert ist. Gesucht wird. Eine Frau sucht ihren Mann. Gesucht wird. Eine Mutter ihr Kind. Gesucht wird. Ein Mann seine Frau. Gesucht wird. Ein Kind seine Eltern. Wir wollen uns nicht anmaßen, Ihnen zu erklären, wie viel Schmerz jede einzige dieser winzigen Notizen bedeutet. Und es sind nicht nur Deutsche, die ihre Angehörigen suchen. Russische, polnische, rumänische Kinder suchen ihre Eltern, italienische Frauen ihre Männer. Vielleicht brauchten Sie nur den Friedhof Ihres Ortes einmal genau zu betrachten, und Sie würden sie finden, die Gräber mit der Aufschrift »Unbekannter deutscher Soldat«, »Unbekannter russischer Fremdarbeiter«. Es sind Worte, die Sie hören, immer nur Worte. Aber Worte stehen für Dinge, und weil die Worte zu verschleißen in Gefahr sind, kommen die Dinge in Gefahr, an Bedeutung zu verlieren. Eine einzige Suchmeldung bedeutet mehr Schmerz, wirklichen menschlichen Schmerz, als wir zu fassen vermögen, wenn wir nicht willens sind, uns zu erinnern. Wie oft haben wir auf Bahnhöfen gestanden, in schmutzigen Wartesälen gehockt, haben jemand weggebracht oder jemand erwartet, haben gewünscht, der Zug möge Verspätung haben oder zitterten ein anderes Mal, wenn er nicht pünktlich war. Wir kennen den Schmerz, haben ihn gekannt, jenen Schmerz, den die anderen nun noch erleiden. Und was hatte der Bischof da gesagt? Er warnte vor einem zu großen Arbeitstempo? Das kann doch wohl nicht möglich sein. Es kann doch keinen Menschen geben, der vor einem zu großen Arbeitstempo warnt. Ob Sie sich verhört haben? Tagung führender Wirtschaftler der Bundesrepublik. Nein, Sie haben sich nicht verhört. Warnte der württembergische Landesbischof Martin Haug am Wochenende die Wirtschaftler vor einem zu großen Arbeitstempo. Aber wir bauen doch auf, wir sind doch, nun, wir sind ein fleißiges Volk. Es ist kein Witz, die amerikanischen Reisebüros machen Reklame. Fahren Sie noch dieses Jahr nach Deutschland. Im nächsten Jahr werden Sie keine Ruinen mehr sehen. Gut, Sie können sich wieder anziehen. Sie sind Büroangestellte. Bei welcher Firma? Dulmen und Priel, Herr Doktor. So. Und manchmal wird Ihnen ein bisschen schlecht, sagten Sie. Schwindel und Übelkeit und Sie haben keinen Appetit. Und das kommt Ihnen komisch vor, weil Sie erst 38 sind. Ja. Nun, ich will Ihnen was sagen. Mir kommt es gar nicht komisch vor. Im Gegenteil. Mir kommt es komisch vor, dass Sie überhaupt... Na, lassen wir das. 6 Jahre waren Sie Soldat. 1 Jahr in Gefangenschaft. Dann 3 Jahre unterernährt, von 45 bis 48. Und nun, wie viele Überstunden machen Sie eigentlich am Tag? 2 bis 3, Herr Doktor. Manchmal mehr. Sagen wir 3, ja? Das sind 18 in der Woche. Oder 20? 20 eher. Nun, das sind im Monat 90, fast 2 volle Arbeitswochen mehr im Monat. Der Monat hat aber nur 4,5 Wochen, hören Sie. Und glauben Sie mir, 8 Stunden am Tag, 4,5 Wochen im Monat, das genügt. Dazu kommt die Straßenbahnfahrt, der Ärger mit dem Chef, den Kollegen. Bekommen Sie die Überstunden wenigstens bezahlt? Ja. Wie, ja oder nein? Sagen Sie es mir. Seit 2 Monaten bekommen wir sie bezahlt. 1,50 € für die Stunde. Seit 2 Monaten. Und die Zeit vorher? Nun, ich werde Sie zunächst einmal für 14 Tage krank schreiben. Aber Herr Doktor... Fürchten Sie nichts. Mit Ihrem Herzen können Sie ruhig zum Vertrauensarzt gehen. Tun Sie mal nichts. Gar nichts, hören Sie. Gehen Sie spazieren. Mal ins Kino. Haben Sie Verwandte auf dem Land? Nein, wir haben keine Verwandten auf dem Land. Herr Doktor, bitte, schreiben Sie mich nicht krank. Es geht nicht. Jetzt ausgeschlossen. Verstehen Sie, man wird keinen Vertrag mit mir machen, wenn herauskommt, dass ich herzkrank bin. Bin ich herzkrank? Bitte sagen Sie es mir. Ich habe eine Frau, 2 Kinder. Verstehen Sie, nicht krank schreiben. Aber mein lieber Herr, seien Sie doch vernünftig. Als Arzt muss ich doch. Schön. Verzeihen Sie, ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen alles. Ich bin ja schließlich zu Ihnen gekommen, weil ich wissen wollte. Ich danke Ihnen sehr, aber krank schreiben... Ausgeschlossen. Wirklich, es geht nicht. Ich bin sowieso schon zu alt. Was? Sie sind zu alt? 38? Na, hören Sie. Vielleicht wissen Sie es nicht, aber mit 38 ist man jedenfalls nicht mehr jung. Als Angestellter. Und jetzt, wo wir all die Anschaffungen gemacht haben, die Couch, das Radio, den Küchenschrank... Die Couch, das Radio, der Küchenschrank, das Schlafzimmer... Und die Angst. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Die Angst und die Anschaffungen. Was hatte Landesbischof Haug gesagt? Auf einer Tagung führender Wirtschaftler der Bundesrepublik in Bad Boll warnte der württembergische Landesbischof Martin Haug am Wochenende die Wirtschaftler vor einem zu großen Arbeitstempo. Der Landesbischof unterstrich erneut das Recht jedes Menschen auf Ruhe und Erholung. Sind Sie auch 38? Wie jener unbekannte Patient, oder 36, oder 42? Und sind Sie auch überarbeitet, wie fast alle überarbeitet sind, wegen der Couch, auf der sich auszuruhen Sie keine Zeit haben, wegen des Küchenschranks, der nur wenig Speisen enthält, weil Sie ihn noch nicht bezahlt haben und vorläufig sparen müssen, um die Raten zahlen zu können, oder wegen des Radios, das Ihnen helfen soll, Ihre Gedanken loszuwerden? Diese Gedanken. 310 Mark. Davon gehen ab Miete, Strom, Straßenbahn, die Raten fürs Schlafzimmer, den Teppich. Bleiben 150. Und Zigaretten. Einmal ins Kino. Und Schuhe braucht der Junge unbedingt. Einer Statistik zufolge liegen 50% aller Einkommen in der Bundesrepublik unter 250 Mark im Monat. Weitere 42% zwischen 250 Mark und 400. Und nur der winzige Rest von 8% aller Einkommen bewegt sich zwischen 400 Mark und, sagen wir, unendlich. Denn es gibt auch D-Mark-Millionäre und solche, die es sein werden. Aber in rund 90 von 100 aller Haushalte findet allmonatlich jenes zermürbende Rechnen statt, das unerlässlich ist, weil das Notwendige fehlt. Armut, hat ein französischer Schriftsteller Léon Bloch gesagt, ist der Mangel an Überflüssigem. Elend, Das ist der Mangel am Notwendigen. Viele von uns leben im Elend, weil ihnen das Notwendige fehlt. Und die meisten von uns sind arm, weil sie keinen Überfluss haben. Wir sind erfasst von jenem Kreislauf, den wir Leben nennen, der eines Tages enden wird mit dem Tod. Und in der Gewissheit, dass wir alle sterben müssen, muss uns doch diese alltägliche Unruhe um die Couch, den Küchenschrank, das Radio, den Teppich sehr belanglos erscheinen. Und wenn wir uns zu erinnern vermögen, muss uns einfallen, dass es Zeiten gab, in denen wir uns freuten, wirkliche menschliche Freude empfanden über Kleinigkeiten. Mein Gott, was machst du denn für ein strahlendes Gesicht? Ist endlich einmal was passiert, über das man sich freuen kann? Sag doch was. Bitte quäl mich nicht. Ich hab was geschenkt bekommen. Was denn? Ach, sag doch. Aber wie kannst du mich so auf die Folter spannen? Hier. Brotmarken für 4 ganze Brote. Geschenkt bekommen? Brot? 4 Brote? Aber wirklich. 1000 Gramm, 500 Gramm, 1500 Gramm, 1000 Gramm. 4 Brote. Und sie sind gültig? Sind echt? Wirklich? Ich glaube schon. Hat mir ein Kollege geschenkt. Sein Vater hat eine Bäckerei. Er konnte gar nicht begreifen, wie furchtbar ich mich gefreut habe. Es war ihm peinlich, glaube ich. Aber ruf doch die Kinder und die Eltern. Wir wollen es ihnen gleich sagen. Albert! Hans! Vater, Mutter! Kommt mal her! Wir haben Brot geschenkt bekommen! Brot! Brot! Merkwürdig. Die ganze Familie riefen sie zusammen wegen ein paar rötlicher, schwarz bedruckter Papierfetzen, die Brot bedeuteten. Brot. 6 Jahre waren sie Soldat. 1 Jahr in Gefangenschaft. Dann 3 Jahre unterernährt, von 45 bis 48. Und nun, wie viele Überstunden machen sie eigentlich am Tag? Ruhe und Erholung. Das Gegenteil davon ist Unruhe, Aufregung, abgehetzt sein. Der Zustand, in dem wir uns fast alle befinden. Die ganze Welt unserer alltäglichen Sorgen wird berührt von dieser Forderung nach Ruhe und Erholung für alle Menschen, die zugleich eine Forderung nach Besinnung ist. Und jede wirkliche Besinnung lässt uns denken an den Tod. Nun, wir könnten unendlich lange über diese 40 Sekunden Nachrichten sprechen, die eine Suchmeldung, die Meldung vom Tode eines Juden und das mutige Wort eines Bischofs in einer allzu betriebsamen Welt enthielt. Aber es fehlen noch 20 Sekunden an dieser einzigen Minute, einer von 120. Wie lautete die erste Meldung? Es war etwas mit britischen Soldaten. Sie waren beim Manöver verunglückt. Waren es 8 oder 9? Und vermisst? 2 oder 3? Nun, es waren genau 3 vermisst. Hören Sie, 3 und verunglückt, tödlich verunglückt, waren 9, genau 9. Und bei diesem 9., den Sie fast überhört hätten, sah es so aus. Es ist mir unverständlich, völlig unverständlich, wie Ihnen so etwas passieren kann, Grounds, in Ihrer Kompanie. Waren die Vorschriften erfüllt? Alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, Captain Grounds? Alle Vorschriften waren erfüllt, Sir. Alle Vorsichtsmaßregeln getroffen. Ich habe mich davon überzeugt, Major. Sie können mir glauben, Sir, ich bedauere... Ach, bedauern. Glauben Sie, es gibt einen einzigen Menschen in der ganzen Armee, der diesen Vorfall nicht bedauert? Vom Dienstlichen abgesehen, auch menschlich nicht bedauert? Glauben Sie? Vielleicht waren die Leute etwas nervös, Sir. Genau an derselben Stelle wie 45. Das musste sie ja nervös machen. Und... 45, Sie wissen... Ich weiß, was 45 war. Sie brauchen mich nicht zu erinnern, Captain. Von Arnheim an war ich dabei, genau wie Sie. Aber schließlich sind wir eine Verteidigungsarmee. Und wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber dass es in meinem Bataillon passieren muss... In meinem Regiment muss das passieren, Major Brick. Mein Gott! Ausgerechnet in meinem Regiment. Waren die Vorschriften erfüllt, Major? Haben Sie sich vergewissert, waren alle Vorsichtsmaßregeln getroffen? Ich habe mich vergewissert, Colonel. Alle Vorschriften waren erfüllt, alle Vorsichtsmaßregeln getroffen. Hatte mir zwar vorgenommen, nicht mein Leben lang Colonel zu bleiben, aber es sieht so aus, als ob ich mein Leben lang Colonel bleiben würde. Wie hieß der Mann? Howells, Sir. Wilson Howells. War er verheiratet? Nein, Sir. Howells war 19, Telefonist in einem Londoner Warenhaus. Er hatte noch seine Eltern, Sir. Cecilia und Tom Howells. Tom, der Tee ist gleich fertig. Wie fandest du den Film? Ach, blöd. Weißt du, immer dieser Krieg und das ganze Elend, dass sie uns damit nicht in Ruhe lassen können. Gib mir bitte die Zigaretten rüber, Silly. Und schick mir einen kleinen ein. Tom. Ganz klein. Du trinkst zu viel, Tom. Sei nicht albern, schick mir einen ein. Was macht Patricia? Hat sie es bald geschafft mit ihrem Examen? Noch einfach. Morgen ist der letzte Tag. Bisher ist alles gut gegangen. Sie wird's schon schaffen. Na, wäre schön. Gönne ihr, dass sie es hinter sich bringt. Auch nicht übel, wenn sie bald ein bisschen Geld verdient, wo der Junge weg ist. Was Neues von ihm? Nein, heute nichts Neues von ihm. Ah, danke. Endlich Tee. Zuletzt schrieb er ja von diesen Manövern am Rhein. Wollen Sie wirklich hören, wie es plötzlich klingelt in dieses Gespräch des Ehepaares Howells hinein? Wie der Telegrammbote kommt, die Frau aufschreit, der Mann erst still ist und dann plötzlich auf die Armee, auf die Politik, auf Soldatenspielen, auf die ganze Welt zu fluchen beginnt. Wollen Sie es hören? Aber wie oft haben Sie schon im Film und im Funk dieses Klingeln der Haustür oder des Telefons gehört? Dieses plötzliche, ganz unerwartete Klingeln, das eine Neuigkeit ankündigt, eine ganz bestimmte Erwartung und Erregung in Ihnen erweckt. Genau so klingelte es in die etwas müde abendliche Unterhaltung des Ehepaars Howells hinein. Und der Soldat Howells war der 9. von jenen 9 toten Soldaten. Jener 9., den sie fast überhört hätten. Und auch bei diesem 9. gab es das Übliche. Und es wurde eine Rede gehalten, in der das Übliche gesagt wurde. Er war ein guter Kamerad. Er war ein ganzer Mann. Ein ganzer Mann. Und sein Regiment, sein Bataillon, seine Kompanie würden ihn nie vergessen, sagte der Colonel. Und er habe eine schmerzliche Lücke hinterlassen, die nicht so leicht zu schließen sei. Die ganze Geschichte aber, das Reden, die Trauermusik, die Salutschüsse und das sehr langsame, sehr feierliche Marschieren der Kameraden des Verunglückten, das hatte nur einen einzigen Haken. Howells war tot. Aber immer noch nicht ist die ganze Minute erschöpft. Es fehlen noch 3 Zeilen. Eine winzige Meldung von einigen Sekunden. In einem australischen Einwanderungslager brach ein Brand aus. 4 Kinder kamen ums Leben. Ein junger Pole, der mutig in die Baracken sprang, rettete 5 Kindern das Leben. Sie müssen verzeihen. Es ist eine Formalität. Aber Formalitäten müssen erfüllt werden. Sie wissen es. Es ist wegen des Totenscheins für ihr Kind. Wie hieß die Kleine? Aber die Frau antwortete nicht. Sie blickte ihn an, als sähe sie ihn nicht. Sie hatte unendlich viele Formalitäten schon erfüllt, aber diese schien sie nicht erfüllen zu wollen. Bitte, ich tue es nicht gern. Es ist meine Pflicht. Ich muss ja den Totenschein ausstellen. Aber die Frau antwortete nicht. Und der Mann hinter dem Schreibtisch nahm achselzuckend den Kasten mit den Karteikarten, suchte eine heraus und schrieb ab, was drauf stand. Natalia Petrovna Gorbalenko, geboren am 3.3.25 in Jasnogorodka, Ukraine. Und Vera Gorbalenko, geboren am 20.10.46 in München. Gleichgültig schrieb der Mann die Ortsnamen hin. Er wusste, dass Jasnogorodka irgendwo in Europa lag, wahrscheinlich in Russland. Und er wusste, dass München auch irgendwo in Europa lag, möglicherweise in Deutschland. Aber er wusste nicht, was diese beiden Ortsnamen für die Frau bedeuteten. Diese blasse Frau mit dem steinernen Gesicht, die beschlossen hatte, nicht mehr zu antworten. Sie hatte dieses fremde Land geliebt, ohne es zu kennen. Das Land, von dem es hieß, dass es durch den Krieg nicht ärmer, sondern reicher geworden war. Seit 10 Jahren war sie unterwegs, hatte in Haushalten, bei Bauern gearbeitet, in Fabriken und bei der Eisenbahn. Es lag viel zwischen Jasnogorodka, München und Melbourne, vieles, was sie hätte erzählen können. Aber sie erzählte nichts. Sie hatte beschlossen zu schweigen und das Reden allein ihrer Karteikarte zu überlassen. 20 Schritte von ihr entfernt stand ein blasser junger Mann, die Zigarette im Mund, am Barackeneingang und blickte in den grauen Himmel dieses fremden Landes. Ein junger Mann. Den Sie vielleicht gekannt haben. Es ist nicht unmöglich, dass er Ihnen einmal Zigaretten, Kaffee oder Brotmarken verkauft hat. Sie hatten keine gute Meinung von ihm. Er hatte 3 Eigenschaften, die ihn nicht sehr empfehlenswert machten. 3 Etiketten trug er. Keines davon war geeignet, ihre Meinung über ihn zu einer positiven zu machen. Er war ein Pole, er war ein Schwarzhändler und drittens war er ein DP. Diese Abkürzung hatte einen verächtlichen Unterton, obwohl sie erst nicht wussten, was es hieß. Später erfuhren sie, dass es Displaced Person hieß. Da wussten sie nicht viel mehr. Displaced, das hörte sich sehr nach deplatziert an. Und so kamen ihnen diese Leute wirklich vor. Sie wirkten sehr deplatziert, fehl am Platze. Was wollten sie in Deutschland? Es gab noch eine andere Bezeichnung für sie. Man nannte sie auch Verschleppte. Aber dieses Wort hörten sie nicht gern. Verschleppt wurde man mit Gewalt und irgendjemand musste diese Gewalt angewandt haben. Aber dieser junge Mann war wirklich verschleppt worden. Seine Heimat hieß Noworadomsk. Und in Noworadomsk hatte er in einer Schnapsfabrik gearbeitet. 16 Jahre war er alt, als der Krieg ausbrach. Sein Vater fiel, die Deutschen siegten, und er arbeitete weiter in der Schnapsfabrik, die jetzt den Deutschen lieferte. Er gab seiner Mutter den Lohn ab, spielte abends mit seinen kleinen Geschwistern und ging sonntags tanzen. Aber das Wort sank im Wert, das Brot wurde schlechter und teurer, und eines Tages gab es in Noworadomsk, an einem Haus, das dem Juden Stein gehört hatte, ein Schild, das die schlichte Aufschrift Arbeitsamt trug. 2 Tage später stand der junge Pole vor einem Mann im weißen Arztkittel in einem Hinterzimmer dieses neu eingerichteten Arbeitsamtes. Und der Mann in dem weißen Kittel hatte eine dunkelgraue Karteikarte in der Hand, auf die er hastig etwas schrieb. Der junge Pole hatte sich nur flüchtig von seiner Mutter verabschiedet, als er morgens ins Arbeitsamt ging. Er hatte nicht geahnt, dass er seine Mutter nie wiedersehen würde. Er sah sie wirklich nie mehr. Er wurde auf einen Lastwagen geladen, in Richtung Krakau gefahren, und er ahnte nicht, dass diese seine Fahrt 11 Jahre später enden würde, in der Nähe einer Stadt, die Melbourne hieß und fast 20.000 Kilometer von seiner Heimat entfernt lag. Der Lastwagen brachte ihn nach Krakau, und dort, in der Nähe des Bahnhofs, kam er in eine Baracke, und er wusste nicht, dass er 11 Jahre nur in Baracken leben würde. Baracken in der Nähe von Stuttgart, wo er in einer Schuhfabrik arbeitete, Baracken in der Nähe von Trier, wo er Bunker bauen musste, Baracken in einem kleinen Nest zwischen Bonn und Köln, wo sie bereitliegen mussten, um nach den Bombenangriffen die Eisenbahngeleise zu reparieren. Er blieb ein stiller Bursche, der meistens auf seinem Bett lag, Zigaretten rauchte, und er dachte an seine Mutter, an das Ende des Krieges, an Noworadomsk und an ein Mädchen, das Mira geheißen hatte. Ein Mädchen aus Noworadomsk. Aber auch das Ende des Krieges brachte nur ein neues Barackenlager. Es gab Zigaretten, gab Büchsenfleisch und in der Stadt, die in der Nähe lag, gab es ein deutsches Mädchen, das Erna hieß. Ernas wegen wäre er 5 Monate früher erhängt worden und Erna wäre seinetwegen geschoren worden. Aber jetzt ließ er 3 Transporte ihretwegen nach Polen gehen. Er gab ihr Zigaretten, gab ihr Büchsenfleisch, gab ihr Geld, vergaß Noworadomsk, seine Mutter und das Mädchen, das Mira hieß. Er wurde der, den Sie vielleicht gekannt haben. Ein kleiner, unscheinbarer Bursche, der Zigaretten verkaufte, Kaffee, Brotmarken. Ein DP, ein Schwarzhändler, ein Pole. Sein Schicksal war simpel. Denn Erna ließ ihn im Stich, als eine Zeit heraufkam, die nicht mehr von Zigaretten, Büchsenfleisch und Kaffee bestimmt war. Außerdem war seine Mutter in Noworadomsk gestorben, die Russen waren dort. Und er meldete sich, als eine australische Kommission durchs Barackenlager ging, und so wechselte er das Barackenlager wieder einmal, kam in ein neues in der Nähe von Antwerpen, wartete, bestieg das Schiff mit einem Rucksack und 3 Pappkartons, und als er ausgeladen wurde in diesem fremden Land, das Australien hieß, sah er es. Baracken. Tiefe Gleichgültigkeit erfasste ihn. Er stand in der Tür seiner Baracke, rauchte Zigaretten oder lag auf dem Bett und wartete. Oder er schlenderte langsam über den Lagerplatz, um an der Küche zu riechen, was es geben würde. Und eines Tages, als er über den Lagerplatz schlenderte, hörte er Geschrei sah eine Baracke in Flammen stehen und er tat es wie etwas Selbstverständliches, warf seine Zigarette weg, lief auf die brennende Baracke zu, sprang durchs Fenster und von Rauch und Feuer umgeben, griff er einfach in die Betten, wickelte die schreienden Kinder in ihre Decken und warf sie hinaus. Er rettete ihnen das Leben. Es war ihm peinlich, Mittelpunkt zu sein. Die Zeitungen nannten ihn den Helden des Tages, aber er fühlte sich nicht als Held. Er stand in der Tür seiner Baracke, rauchte Zigaretten und sah in das Land hinaus, in dem für ihn etwas beginnen sollte. Das Leben. Er, den Sie vielleicht gekannt haben und der jetzt in einer einzigen Zeile einer Nachricht versteckt, noch einmal aus 20.000 Kilometer Entfernung zu Ihnen herübergrüßt. Sie hörten Eine von 120, Hörspiel von Heinrich Böll. Die Personen und ihre Sprecher waren Mutter Cornelia Boje, Sohn Marc-Oliver Bögel, Arzt Friedrich von Bülow, Angestellter Walter Renneisen, Major Matthias Heideprim, Captain Heinz Schimmelpfennig, Colonel Klaus Spürkel, Silly Christine Zein, Tom Helmut Wöstmann. Die beiden Sprecher waren Joachim Notke und Wolfgang Kondrus. Ferner wirkten mit Patrick Blank, Markus Hoffmann, Rolf Klein, Rosi Knoden, Clemens Lachnicht, Raul Wolfgang Schnell, Berthold Tötzke und Annette Zielenbach. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler. Regieassistenz Holger Hettendorp. Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1994.